Das finnische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne gab anlässlich des Tages der Sonne das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung über die drei Prinzipien für die Vereinigung der Heimat in Broschüre heraus. Aus gleichem Anlass veröffentlichte die britische Juche-Ideologie-Studiengruppe in ihrer Bildungssondernummer Der Stern der Souveränität das Werk von Genossen Kim Il-sung, die Verstärkung der Rolle der Volksmassen ist das Unterpfand für den Sieg des Werkes um Souveränität. Im Bulletin erschien ein Foto von Präsidenten Kim Il-sung.